Kundgabe 1013. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.07.1939. Sonne. Was bringt nun diese außerordentliche Leuchtkraft zustande? In welchem Zusammenhang stehen die Kräfte, um gleichzeitig ungeahnte Wirkungen körperlich und geistig zu entfachen und ein außergewöhnliches Licht zu entzünden und also unnachahmlich in jeder Beziehung zu bleiben? Wie verhalten sich die geistigen Strömungen zueinander und welche sichtbare oder irdisch erklärbare Naturkraft liegt dieser Leuchtkraft zugrunde? Es sind dies alles Fragen, die so tief in geistiges Wissen hineinragen, dass der menschliche Verstand wahrlich zu gering ist, wollte er sich selbst diese beantworten. Nur wo gleichzeitig rein geistiges Wissen erstrebt wird, lässt sich darüber Aufklärung geben. Denn nur im Wirken der Geisteskräfte liegt die Begründung dieses Schöpfungswunders. Unvergleichlich erhaben ist das Bewusstsein dessen, dass der Mensch gleichsam ein Recht hat, darüber Aufschluss zu bekommen, dass er jede Lücke seines Wissens ausfüllen darf und auch soll und dass sonach ihm keine Grenzen gesetzt werden, so ihn irgendwelche Fragen, die Schöpfung betreffend, interessieren. Gerade die Sonne mit ihrer Strahlenwirkung ist unbestritten das größte Rätsel in der Natur für die Menschen. Und doch begehren sie wenig oder gar nicht die Unterweisungen, die ihnen von oben geboten werden und die wiederum allein maßgebend sein können, weil nur die Gottheit selbst etwas ausführlich und verständlich erläutern kann, was unendlich entfernt von der Erde seinen Ursprung hat. Die neutrale Verbindung zweier Elemente ergibt einen neuen Stoff, und dieses Gesetz liegt allem zugrunde. Der Zusammenschluss unerforschter Kräfte dagegen erzeugt gewisse Reibungen, weil eine jede Kraft sich äußern und die andere verdrängen will. Wo nun solche Reibungen entstehen, muss der im Mittelpunkt stehende Körper, sei er nun fester Art oder nicht, sich entzünden, das heißt, aufbegehren gegen die ihn bedrängende Kraft. Es ist also folglich jede Lichterscheinung ein sich Widersetzen der einen Kraft der sich äußern wollenden zweiten Kraft. Und ebenso verhält es sich mit jeder geistigen Kraftströmung. Amen.